hinauf. Der Propeller dreht sich, die Maschine bewegt. Der Morgen steigt in den Himmel hinauf. Millionen von Luft. Die Maschine bewegt sich, der Morgen steigt in den Himmel hinauf. Der Propeller dreht sich, die Maschine bewegt sich, der Morgen steigt in den Himmel hinauf. Millionen verloren, Millionen, du bist doch nicht verloren. Helden auf der Kampf, Helden auf der Widerstand, Helden auf der Söhne, gezeugt in diesem, unserem Land.